Das ist doch wieder Einbruch. Aber Jackie, er liegt so bequem. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Deines alten Max Hochzeitsfeier mitzumachen, da stelle ich dir gleich meine Gattin vor, geborene Peachum. Polly, das ist Tiger Brown. Was, alter Junge? Und das sind meine Freunde, Jackie. Du dürftest du alle schon mal gesehen haben. Ich bin doch privat hier, Mac. Sie auch? Setzen Sie sich, meine Herren. Setzen Sie sich. Besten Dank. Ich freue mich, die charmante Gattin meines alten Freundes Mac kennenzulernen. Keine Ursache, Herr. Setz dich, alte Schaluppe, und segel mal hinein in den Whisky. Meine Polly, meine Herren, Sie sehen heute in Ihrer Mitte einen Mann, den der unerforschliche Ratschluss des Königs hoch über seine Mitmenschen gesetzt hat und der doch mein Freund geblieben ist. In allen Stürmen und Fairnessen und so weiter. Sie wissen, wen ich meine. Und du weißt ja auch, wen ich meine, Brown. Ja. Ach, Jackie, erinnerst du dich, wie wir, du als Soldat und ich als Soldat, bei der Armee dienten?